Presse, 30 Hand in Hand, ein System geschaffen in diesem Land. Es wird gelogen in feinster Manier. Das gibt es auf der ganzen Welt, das gibt es nicht nur hier. Man kann es nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Die öffentlichen Medien, alles verdrehen. Medien, unglaubwürdig, hast du's noch nicht kapiert? Medien, von früh bis abends, alles nur inszeniert. Medien, unglaubwürdig, hast du's noch nicht kapiert? Medien, von früh bis abends, alles nur inszeniert. Nicht mehr hören, nicht mehr sehen, wie die öffentlichen Medien.